WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder mit mir streiten wollt oder plaudern wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Maggie und Maggie ist 56. Guten Morgen, Maggie. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Maggie. Weswegen hast du angerufen? Du hattest Mittwoch das Thema, ich kann nicht verzeihen. Ja. Und das ist auch mein Thema, beziehungsweise, nachdem du das da vorgestellt hast, wieder mein Thema. Mhm. Und bei mir ist eben auch eine langjährige Missbrauchsgeschichte der Hintergrund. Mhm. Und A, durch meinen Vater, B, auch durch zwei Halbbrüder. Und meine Mutter hat, so glaube ich zumindest, oder eigentlich bin ich überzeugt davon gewusst, beide leben nicht mehr. Ja. Und wie alt warst du, als das passiert ist? Es fing an mit dem zweiten Lebensjahr und endete mit 14. Zweites Lebensjahr ist sehr früh. Ich kann mich an mein zweites Lebensjahr nicht erinnern. Du? Ich ja. Ja? Ja, und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Also zumindest von dem ganzen Bereich, in dem ich zu Hause bin, auch therapiemäßig. Ich kann mich erinnern, weil ich selber Dinge weiß, wo mir dann nachher gesagt wurde, das kannst du doch gar nicht wissen, da warst du doch viel zu klein. Und ich konnte eben Situationen beschreiben und Räumlichkeiten beschreiben und all diese Dinge habe ich halt gewusst. Glaubst du, dass dieses frühe Erinnerungsvermögen bei dir funktioniert, weil du diese schlimme Gewalt erfahren hast? Ich glaube ja. Es ging vom 2. bis zum 14. Lebensjahr, ja. Sagst du. Was wurde mit dir gemacht? Was hat man mit dir gemacht? Puh. Also Missbrauch ging nicht nur mit Berührungen, es kam auch zum Verkehr. Mhm. Allerdings erst im Jugendalter, wenn 11, 12 Jugendalter ist. Natürlich ist es noch Kindesalter, das weiß ich. Alles, was du dir vorstellen kannst. Du sagst, du glaubst, die Mutter hat es gewusst. Mhm. Warum glaubst du das? Es sind zwei Gründe. Also ich habe sie angesprochen vor ungefähr 15, 18 Jahren. Mhm. Und sie hat es ja vehement abgestritten und gesagt, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dich doch auch nicht mehr zu deinem Vater geschickt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich aufgewachsen bin mit ihr, meinem Vater, seiner Frau und 5 Halbbrüdern, also die lebten oder wir lebten alle zusammen. Und mein Vater war sehr gewalttätig und er hat Gewalt gegenüber seiner Frau und meinen Halbbrüdern ausgeübt. Und sie hat das alles gewusst und gesehen und geduldet. Ist das ja eine merkwürdige Konstellation, wie du es gerade beschrieben hast, wie viele Menschen da zusammengelebt haben. Ja, furchtbar. Habt ihr auf engem Raum sogar? Auf sehr engem Raum. Wie eng war der Raum? Quadratmetermäßig kann ich dir nicht sagen. Stell dir vor, wie Wohnwagen. Wie Wohnwagen? Mhm. Das heißt, quasi hat alles in einem Raum stattgefunden? In zwei. In zwei Räumen, so viele also, Leute? Ja. Ja, da muss deine Mutter ja alles mitbekommen haben. Natürlich. Alles? Ja. Diese Halbbrüder, wie viel älter waren die als du? Oder sind die als du? Der Jüngste ist 3, 4 Jahre älter als ich. Mhm. Dann hast du gesagt, dass das mit 14 war es zu Ende. Mhm. Warum war es mit 14 zu Ende? Weil ich einfach nicht mehr hingefahren bin. Also die Trennung von dieser anderen Familie, ne? Sprich, also mein Vater, die Frau, deren Frau und die Kinder da, hat stattgefunden, als ich 5, 6 war. Mhm. Und dann sind wir, also auch meine Mutter, muss ich dazu sagen, noch ein paar Jahre verfolgt worden. Einfach im Sinne von aufdringlich sein und dass er Zugang haben wollte zu ihrer Wohnung und. Mhm. Und dann irgendwann war der Kontakt wieder da, als ich 9 oder 10 war. Mhm. Und da meine Mutter jemand war, die A, in dem Moment alleinerziehend war, B, nicht so viel Geld hatte, sagte sie, okay, fahr hin, dann kriege ich wenigstens Geld. Ach so. So, mhm. Damit war ich in einer Kette von, wenn du hinfährst, kriege ich ja Geld. Mhm. Und umgekehrt, wenn du kommst, kriegt deine Mutter Geld. Mhm. Mhm. So, und damit war ich drin in diesem Kreislauf. Nun waren das damals andere Zeiten als heute. Da war das noch viel, wurde das noch mehr vertuscht, das Ganze. Es wurde absolut vertuscht, ja. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben darüber gesprochen? Spät. Ich habe als Kind und Jugendliche gar nicht darüber gesprochen. Ich habe meinen ersten Suizidversuch mit 13 gehabt, den zweiten mit 15 gehabt. Mhm. Und in den Therapien und auch in den Aufenthalten in der psychiatrischen habe ich nicht darüber gesprochen. Lag aber auch daran, dass auch mein Vater mich damals bis dahin verfolgt hat und mich bedroht hat. Mhm. Ja, jetzt frag mich bitte nicht, wie jemand Zugang kriegen kann in eine geschlossene. Man kann oder konnte damals. Also habe ich nicht gesprochen. Mhm. Und mit 14, 14,5 habe ich zumindest schon mal entschieden, ich fahre da nicht mehr hin und habe mich auch nicht mehr zwingen lassen, dahin zu fahren. Mhm. So, damit war zumindest der eigentliche Missbrauch erstmal unterbrochen. Ja. Wie alt warst du, als du es zum ersten Mal ausgesprochen hast, einer anderen Person gegenüber? Ich würde behaupten, knapp um die 30. Ah, so lange. Mhm. Ich kann nicht verzeihen, hieß die Sendung am Mittwoch. Mhm. Nun bist du heute 56 Jahre alt und das ist ein klarer Satz. Ich kann diesen Tätern, die mir das angetan haben, nicht und nie verzeihen. Ja, aber nicht im Sinne von, also es ist gar nicht grollig, in Anführungsstrichen. Mhm. Sondern es ist einfach eine Tatsache. Ich muss damit leben, bis heute. Ich habe dadurch auch immer noch gewisse Probleme in meinem Leben. Welche Probleme? Ja, Probleme jetzt, zum Beispiel ein ganz großes Thema ist Vertrauen zu Menschen. Mhm, mh. Ja, das ist erstmal so grundsätzlich, bin ich misstrauisch. Mhm. Und das andere sind eben Verhaltensweisen, die wahrscheinlich jeder Betroffene oder fast jede Betroffene hat. Egal, ob du zum Zahnarzt gehst, zum Gynäkologen gehst oder sonst was, du wirst immer wieder in bestimmte Situationen gebracht durch solche Sachen, wo du unglaublich Kopfarbeit leisten musst, um Sachen zu durchstehen. Also selbst ein Zahnarztbesuch weckt eine Assoziation bei dir zu den schlimmen Taten. Kannst du das mal erklären, warum ein Zahnarztbesuch? Weil es auch mit Oralverkehr zu tun hat. Ach so, verstehe. Mhm. Und ich auch bestimmt schon 2, 3 Zahnärzte in meinem Leben kaputt gebissen habe, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also vor Panik und vor Angst. Ja. Dann ist ein Flashback, da bist du weg. Kannst du gar nicht, das kann ich gar nicht regulieren. Ja. Hast du je mit den Tätern gesprochen darüber? Nein. Warum mein Vater nicht? Ist relativ früh gestorben dann. Da war kein Gespräch möglich. Er hat nur bis zum Schluss gesagt, das war noch kurz vor seinem Tod, 2, 3 Monate, da hatte ich ihn noch einmal gesehen. Und dann sagte er nur, denk dran, du gehörst mir. Oh, das hat er sogar im Angesicht des Todes noch gesagt. Das hat er, lag er noch nicht im Sterben. Ja, gut, aber. Das hat er sogar in Gegenwart meines damaligen ersten Mannes gesagt. Also nochmal eine Machtdemonstration. Nochmal Macht. Nochmal dich einschüchtern. Mhm. Mhm. Was hast du ihm da gesagt? Erwidert? Gar nichts, ich habe das komplett ignoriert. Ja, und die Halbbrüder? Mit den Halbbrüdern hatte ich zu dem Zeitpunkt schon keinen Kontakt mehr. Die waren alle schon außerhäusig, als ich ihn das letzte Mal besuchte. Ja, und du hast mit denen bis heute keinen Kontakt mehr? Nein, abgeschlossen. Nein. Abgeschlossen. Die haben mich, ich sag mal, bis zum Mitte 20 etwa, nach wie vor versucht, irgendwie immer wieder zu finden, weil ich bin weggezogen, nochmal weggezogen. Ja, und dann hat sich dann irgendwann immer anonyme Nummern die Spur verloren. Punkt. Eine sehr schlimme Lebensgeschichte erzählst du mir da. Mhm. Und ich bin ganz erstaunt und freue mich letztendlich darüber, dass du doch so geerdet und so ruhig wirkst. Ich habe damit abgeschlossen. Ich lebe damit. Mhm. Ich weiß auch um ganz viele, ich nenne es jetzt mal Schwächen, was ich eben sagte, Zahnarzt, Gynäkologe oder sonst was. Ich weiß, wann mich etwas in Panik versetzt. Mhm. Ich weiß, dass ich auch darüber reden kann. Also ich kann Ärzte gezielt darauf ansprechen. Mhm. So dass man dann Verhaltensregeln absprechen kann, wie Stoppzeichen oder und. Ja, all das kann ich. Ja. So, ich habe zwei wunderbare Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Ich habe Enkelkinder. Das ist der gute Teil. Hast du? Du sagst, du hast Kinder, das heißt, du hast einen Partner gehabt zumindest oder immer noch. Und das wieder einen neuen Partner, ja. Und wieder einen neuen Partner. Das ist für mich immer so schwer vorstellbar, wenn ich mir vorstelle, wenn Menschen so lange sexuell missbraucht wurden, wie funktioniert später eine gute Sexualität? Gab es eine gute Sexualität? In der ersten Ehe nicht, in der zweiten Ehe. Das heißt, das hast du dir dann auch wieder quasi erarbeitet? Erarbeitet, und das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu meinem zweiten Mann zu tun. Mhm. Und da habe ich Sexualität für mich erst richtig entdeckt. Das ist ja wiederum sehr schön und dann, das ist eine gute Entwicklung. Kann man sagen, wenn du sagst, du hast damit abgeschlossen, dass du auch keinen Hass mehr empfindest für die Täter? Ja, ich habe keinen Hass. Was empfindest du noch für die Täter, wenn du gar an sie denkst? Nichts. Es ist wirklich dieses, die sind beide tot und ich habe, das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich habe gewartet, dass meine Mutter endlich tot ist und die ist mit 90 erst gestorben, also erst vor ein paar Jahren. Mhm. Und sie hat mir bis zum Schluss gesagt, dass sie mich nicht wollte und abgelehnt hat. Also ich bin auch nicht ehelich. Ne? Mhm. Sie hat noch zwei andere Kinder. Mhm. Und das hat sie noch geschafft bis zum Sterbebett. Dir zu sagen, dass du nicht gewollt bist. So ist es. Mein Gott, mein Gott. Aber dann kann man auch guten Gewissens sagen, ich bin froh, dass die tot sind. Ja, es war wie ein Gott sei Dank. Ja. Es war wie, boah, jetzt bin ich frei. Eine schwere Last ist von dir gefallen. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Maggie, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast, dass du es mir erzählt hast. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dir noch einen guten Abend. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und ihr hört jetzt den Lars. Und Lars ist 19. Guten Morgen, Lars. Domian. Hallo, ich habe jetzt nicht verstanden. Ja, hallo, die Leitung ist ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, dass ich dich gleich gut verstehe. Um was geht's denn, Lars? Ja, also ich habe Chicamo, das war schon ganz richtig. Das ist nämlich Lua Heli und bedeutet, ich begrüße dich, alter Mann. Ach. Aber alter Mann ist... Ja, sehr schmeichelhaft. Ja, das ist wirklich schmeichelhaft, weil ich mich gerade in Tansania befinde zur Zeit und dort ist es eine große Würde, ein alter Mann zu sein. Ah. Und deswegen war das durchaus ein Lob, wenn ich das ausgesprochen habe. Deshalb die schlechte Leitung. Du bist in Tansania im Moment. Das ist ja spektakulär. Ja, das ist eine schlechte Leitung. Ja, aber ich hoffe, das klappt trotzdem. Ja, was machst du in Tansania? Ich mache seit letztem Mittwoch einen einjährigen Freiwilligendienst. Hier an Schulen. Ja, genau. Einen einjährigen Freiwilligendienst. Ich wiederhole es mal so ein bisschen, falls die Zuhörer das nicht so gut verstehen. Ein einjährigen Freiwilligendienst. Wo genau machst du das? Das mache ich direkt am Kilimanjaro. Und zwar bin ich sogar schon auf dem Berg drauf, sozusagen, auf 2000 Meter Höhe. Ja. Und also der Sinn dahinter ist, dass wir Schulen unterstützen. Und dort verschiedene Projekte starten, also zum Beispiel Kochprojekte oder Englischunterricht unterstützen. Ja, Moment, die Frage war nicht bezogen auf die Geografie, sondern wo du genau, also in welchem Bereich du dieses Jahr machst. Ja, also das ist im Norden von Tansania, direkt an der kenianischen Grenze, am Kilimanjaro. Nein, ich meine es nicht geografisch, sondern in welchem Bereich arbeitest du? Ach so, ja okay, ich arbeite im Bereich Bildung. Bildung, jetzt verstehe ich. Ich helfe nämlich an Schulen. Ah, okay. Und was genau machst du da in dieser Schule oder in den Schulen? Also ich bin mit einer anderen Freiwilligen zusammen am Grundschulen, Primary School stationiert. Und dort haben wir die Aufgabe eines sogenannten Assistant Teacher heißt das. Und da haben wir verschiedene Projekte, also zum Beispiel einmal ein Kochprojekt, wo wir für die Kinder kochen, was ganz wichtig ist, weil wenn wir das nicht tun würden, also die kriegen jeden Tag sonst das Gleiche zu essen. Und wenn wir da zweimal in der Woche kochen, dann kriegen die Reis und Gemüse und das ist immer sehr schön für sie. Also ich übersetze mal, was ich jetzt verstanden habe. Also, es sind Kochprojekte und ihr kocht quasi mit den Kindern und wenn das nicht so wäre, bekämen die immer zu dasselbe zu essen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hast du wirklich verstanden. Ja. Also die Leitung ist wirklich sehr schlecht. Wir werden nicht lange miteinander reden können, Lars. Das tut mir sehr leid. Ja. Vielleicht aber noch die Frage, warum machst du das? Also zum einen natürlich der Wunsch, ins Ausland zu gehen. Und der hat sich ganz gut damit verbunden, dass man auch noch dabei etwas Gutes tun kann und noch einen Dienst machen kann und dann auch noch in Kulturen einzutauchen, die man in Deutschland so gar nicht kennt. Verstehe. Und wenn man zurückkommt, dass man das in Deutschland vielleicht auch alles ein bisschen mehr schätzt. Also so viele Dinge, die zusammenkommen. Und bis jetzt ist es auch sehr schön hier. Also es gibt nichts zu bereuen. In welcher Sprache kommunizierst du mit den Kindern? Suaheli, theoretisch. Das kann ich allerdings noch nicht, aber deswegen ist momentan die Priorität Nummer 1, dass wir einen Suaheli-Sprachkurs begeben, wir 6 Freiwilligen, die wir hier sind. Und deswegen haben wir eben schon mal ein bisschen geübt, dich zu begrüßen auf typisch Suahelisch. Und in 3 Wochen sollen es dann losgehen. Also jetzt müssen wir die nächsten 3 Wochen noch jeden Tag Suaheli lernen. Ja. Und dann sollen wir richtig anfangen. Na gut. Lars, ich muss leider das Gespräch abbrechen, weil es zu anstrengend ist, zuzuhören und man versteht sich wirklich nur so marginal. Aber dennoch schön, dass du angerufen hast und dass das überhaupt funktioniert, wundert mich. Wünsche dir alles Gute. Vielleicht können wir nochmal sprechen, wenn du in dem Jahr zurück bist und das dann noch ein bisschen ausführlicher erörtern. Alles Gute und schöne Grüße weit runter nach Afrika. Okay, danke. Tschüss. Dir, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Andreas. Andreas ist 31. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian, und guten Morgen an alle, die zuhören. So, das ist jetzt schon ein bisschen klarer. Du rufst nicht aus Afrika an? Nee, ich rufe aus Deutschland an. Das ist sehr schön. Und was geht's bei dir, Andreas? Und zwar, ich habe das Problem, ich habe nachts Angstzustände, wenn ich am Arbeiten bin. Was arbeitest du denn nachts? Ich bin beim Sicherheitsdienst, beim Werkschutz. Im Sicherheitsdienst hast du Angstzustände, das ist natürlich nicht so praktisch. Ja, das hatte ich ja vorher ja zuvor noch nie. Mhm. Und das ist auch ein Phänomen, was ich mir auch selber nicht erklären kann. Und das ist halt alles Folgendes so, weil in diesem Betrieb, wo ich arbeite, sind ja nur Nachtschichten, so wie ich das mittlerweile mitgekriegt habe. Und die erste Zeit war auch alles problemlos. War keine Probleme, gar nichts da, auch wenn ich meine Rundgänge gelaufen bin. Mhm. Nur jetzt halt seit 14 Tagen habe ich das immer wieder, wenn ich meine Rundgänge laufe. Ich höre Stimmen, die nicht da sind. Ich sehe Gestalten vor meinen Augen, die nicht da sind. Obwohl ich weiß, dass die nicht da sind, aber die bereiten mir panische Ängste. Was sagen denn die Stimmen zu dir? Das ist ja das. Ich höre nur so ein Flüstern, irgendwie so Geräusche halt. Mhm. Von Menschen, Tieren. Und ich kann mir das so nicht erklären. Das Einzige, wie ich es mir höchstens erklären kann, das ist ich habe 2 Geschwister und wo ich damals noch etwas jünger war, wo ich 9, 10 Jahre alt war, meine Geschwister haben immer Scherze mit mir gemacht, haben mich im Zimmer eingesperrt und haben mich Horrorfilme gucken lassen. Mhm. Wie American Werewolf und solche Geschichten. Und das ist ja wahrscheinlich jetzt hängen geblieben. Ja, und jetzt kommt das immer mehr raus. Ja. Wie lange machst du jetzt diesen Sicherheitsdienst schon? Also Sicherheitsdienst mache ich schon seit 2 Jahren jetzt knapp. Ja. Und davor hatte ich noch nie Probleme. Nee. Genau, also davor keine Probleme und während des Sicherheitsdienstes bis jetzt vor ein paar Wochen eben auch nicht. Genau. Und dann kam das von heute auf morgen. Ja, das kam von heute auf morgen. Und ich habe auch mal mit meiner Frau darüber gesprochen. Die war halt ein bisschen am Schmunzeln. Ich habe auch mit meinen Geschwistern drüber gesprochen. Die sagten, ach, du siehst Gespenster, das ist dein Unterbewusstsein, macht dir, spielt dir Streichen. Mhm. Ich finde es halt nicht als Streichen, weil ich kriege panische Ängste dadurch. Und Wie lange halten denn diese Erscheinungen dann an? Solange wie ich die Rundgänge laufe. Ich habe ja 3 Hallen, die ich belaufen muss und das ist die ganze Zeit. Ich habe dann immer das Gefühl, dass irgendwas hinter mir läuft. Ich gucke auch hinter mir. Das heißt, du hast ständig Angst? Ja. Mhm. Ich habe auch mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen und der sagte auch, normal ist das nicht. Mhm. Und seit neuesten gucke ich ja auch deine Sendung, wenn ich mal so Zeit habe und ein bisschen mich zur Ruhe setzen kann nach dem Laufen. Und da dachte ich, wendest du dich mal an jemanden, der neutral ist. Ja, wenn du dich dann zur Ruhe setzt, ist das nicht mehr so mit den Stimmen. Ne, sobald ich in meiner Pforte bin, dann ist alles ruhig. Ist ich kann zwar frei aufs Feld gucken, und da sind dann halt so abgegrenzte Laternen, und dann habe ich aber auch immer so das Gefühl, da kommt gleich was um die Ecke gerannt. Ach, dann doch da auch. Ja, aber ich habe in der Pforte halt keine Angst, weil die Pforte ist hoch, mit Panzerglas, das ist okay. Da kann nichts einbringen. Hast du denn außer dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, mit den Horrorfilmen, gab es in deinem Leben sonst mal irgendetwas, was dich sehr, sehr in Panik und Angst versetzt hat? Nee, so eigentlich nicht. Deswegen ist es ja, was ich mir nicht erklären kann. Und ich bin ratlos, ich weiß auch nicht mehr. Nimmst du manchmal in der Freizeit, oder hast du schon mal Drogen genommen? Nein. Nein. Damit wurde ich noch nie konfrontiert. Ja. Gott sei Dank. Naja, man muss es natürlich fragen und man muss es erörtern. Du stehst jetzt für dich völlig da auch vor einem Fragezeichen und weißt gar nicht, woher das kommt und woher das rühren könnte. Genau, ich weiß einfach nicht, wodurch das kommt. Und habe auch mit meiner zweitältesten Schwester auch viel darüber gesprochen, weil die hat auch mal ein offenes Ohr für mich. Aber die sagte halt, du siehst Gespenster. Es ist einfach nicht da, es ist ein Unterbewusstsein. Na gut, das stimmt ja auch, aber es ist insofern schon da, weil du es so empfindest. Genau. Insofern muss man das ernst nehmen und das ist so nicht von der Hand zu weisen. Das heißt, du hast doch dann wahrscheinlich immer Angst, zur Arbeit zu gehen mittlerweile. Na, am Anfang ist es nicht so. Das ist jetzt halt, wenn es alle wirklich aus der Firma raus sind, und wirklich nur ich alleine da bin. Wenn andere Personen auch dort sind, habe ich keine Probleme. Mhm. Dann funktioniert das alles reibungslos. Mhm. Ich kriege auch keine Angstzustände. Mhm. Nochmal zu den Gestalten. Die Stimmen hast du ja gerade so erklärt. Wie erscheinen dir diese Gestalten? So wie ich die halt damals auch im Fernsehen gesehen habe. So monstermäßig, vampirmäßig, alles Mögliche. Also so real siehst du die? Ja, und da kriege ich richtig Panik. Mhm. Aber das ist nur auf der Arbeit. Zu Hause ist es nicht so. Ja. Okay, Andreas, das ist jetzt wirklich der Fall für einen Fachmann, für einen Psychologen, sprich für meine Psychologin, die heute Nacht hier arbeitet. Die wird dich jetzt mal zurückrufen und mit dir darüber sprechen. Vielleicht kann sie dir da einen Tipp geben oder vor allen Dingen dich weiterleiten, was du dann in den nächsten Tagen unternehmen solltest, okay? Mhm. Ja, so machen wir das. Da bitte ich dich aufzulegen, Andreas, und wir melden uns gleich wieder bei dir. Und ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, ciao. Bitte. Bye. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Udo. Udo ist 59. Guten Morgen, Udo. Guten Morgen. Guten Morgen. Mach aus der 59 eine 54, dann passt das. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Ich werde wohl noch bis dahin kommen. Ja. Warum ich anrufe und was mich sehr beschäftigt heute, den ganzen Tag, ich habe auf ZDF Info einen Bericht gesehen heute Nachmittag. Da ging es um eine Branche, die ein unglaubliches Wachstum erlebt in Deutschland. Und unglaublich viele Leute in Deutschland haben Existenzangst in einer Form, die mir bis dato fremd war. Es fängt an damit, dass Leute Lebensmittel bunkern, weil sie an einen Krieg glauben. Der Nächste rüstet auf mit Waffen. Andere wiederum tauschen ihr Geld in Gold und Silber, in winzig kleine Barren von 1 Gramm, verbuddelnder Zeug im Garten, weil sie glauben, das werden sie in kürzester Zeit als Zahlungsmittel brauchen, weil die Währung zerfällt. Und die Branche, von der ich eingangs redete, es gibt wohl laut Bericht 3 Firmen weltweit, die das machen. Eine davon sitzt aus der Schweiz. Die verkaufen unter anderem Brot, was 30 Jahre haltbar ist, gerade für diese Menschen, die diese Lagerhaltung machen wollen. Und der hat ein Wachstum gehabt im letzten Jahr von 500% in Deutschland. Das bedeutet, dass unglaublich viele Menschen, in meinen Augen, das nutzen, Und das ist eine Entwicklung, die ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe das gar nicht so gesehen. Mein Bild der Welt oder unseres Planeten hier ist zwar auch nicht das Beste. Ich selbst bin auch der Meinung, dass wir in 400-500 Jahren hier Schluss machen, zumindest was den Menschen angeht. Offensichtlich, wenn du das so gelesen hast, ich habe das auch noch nicht gehört, wobei mit dem Brot, das habe ich auch schon mal gelesen, gibt es findige Geschäftsleute, die so ein bisschen auf Panik machen oder die Panik der Leute schüren wollen und zumindest ausnutzen wollen? Ja, ob die Panik gemacht ist, weiß ich nicht. Weil das eine ist ein Angebot, das andere ist das Angebot anzunehmen. Es muss also auch ein Markt da sein, der das Ganze fördert. Und wie findest du das denn persönlich? Da bin ich zwiespältig. Ich denke eher, dass wir ein Problem bekommen mit Wasser. Mit Wasser? Ja. Und noch haben wir genug Wasser hier. Ja. Pass auf, um dir das richtig zu vermitteln, muss ich ein Bild in deinem Kopf erzeugen. Das mache ich jetzt folgendermaßen. Stell dir den menschlichen Körper vor. Im menschlichen Körper gibt es Abermilliarden von Fremdlebewesen. Viren, Bazillen, Bakterien, die teilweise für uns gut sind, teilweise nicht. Mhm. Wenn ein Ungleichgewicht entsteht, wirst du krank oder stirbst auch. Mhm. So ähnlich sehe ich den Planeten Erde, was Wasser angeht. Gehen wir jetzt mal von Säugetieren, nur von uns Menschen aus. Wir sind zurzeit rund 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Gut. Und jeder Körper besteht aus rund 70% Wasser. Grundsätzlich auf die Erde bezogen, gebe ich dir natürlich recht. Ich meinte, Wasser ist genug da jetzt hier bei uns, aber auf die Erde bezogen ist das natürlich ein großes Problem. Würdest du denn auch so, ich sag mal jetzt ein bisschen kritisch, auch so panisch reagieren und dir Brot kaufen, das ein paar Jahrzehnte hält und andere Dinge? Darf ich gar nicht essen. Ich darf diese Form der Ernährung nicht machen, weil ich glutenintolerant bin. Das heißt, das fällt für mich so in dieser Form ohnehin flach. Aber ich habe heute mit einem Menschen, den ich seit vielen Jahren kenne und sehr, sehr schätze, auch über diesen Bericht gesprochen. Und der sagt zu mir, Udo, du sprichst mir aus der Seele, da denke ich schon lange dran. Und das ist ein Mensch, der in meiner unmittelbaren Umgebung ist, mit dem ich fast tagtäglich rede und viel diskutiere. Okay, dann ist es ja ganz interessant. Dann kannst du ihn ja konkret fragen, vor was hast du denn genau Angst? Bei ihm ist es ein Sonnensturm. Ein Sonnensturm? Ja, keine Elektrizität mehr. Und wenn du keine Elektrizität mehr hast, hast du nichts mehr. Aber woher nimmt er die Sorge, dass nun gerade jetzt bald ein Sonnensturm kommt? Aus Fernsehberichten, nehme ich an, das habe ich jetzt nicht hinterfragt, was er hat, aber ich gehe mal davon aus, es gibt ja relativ viele wissenschaftliche Berichte im Fernsehen. Ja, aber ist das nicht alles ein bisschen hysterisch? Ich dachte jetzt, er hätte gesagt, er hat Angst vor einem konventionellen Krieg. Dann sagst du Sonnensturm. Der Sonnensturm wird einen Krieg auslösen. Ja gut. Wenn es denn ein Sonnensturm gibt. Ja, wenn du keine Elektrizität mehr hast, ja, ich verstehe. Keine Fahrzeuge mehr, Lebensmittel, all das wird nicht mehr von A nach B gebracht. Ja, ich verstehe schon. Was glaubst du denn, der eine hat Angst vor dem Sonnensturm, wovor hat der andere denn Angst, damit er solche Sachen macht? Vor Inflation, vor Krieg, zum Beispiel vor der IS, jetzt dieser islamische Staat, die ja ihren Kram auch nach Deutschland tragen. Auch das ist sicherlich ein Potenzial, was Explosionen hervorrufen kann, weil wir haben ja in Deutschland immer noch eine Vergangenheit, die nicht tot ist. Das heißt, die Glatzen sind ja auch noch da. Auch da kann es dann zu Konfrontationen kommen, die hier in unserem Land einen Krieg auslösen. Ja, aber ich glaube, das ist alles ein bisschen sehr weit hergeholt und da soll man den Ball flach halten. Sicher gibt es immer irgendwelche schrägen Vögel, die so Sachen machen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das nicht nötig und ist das sehr übertrieben. Aber interessant, dass du es mal hier erzählt hast, so hatte ich es noch nicht gehört. Ich habe dieses Forum gewählt, ich habe lange darüber nachgedacht, soll ich anrufen oder nicht, weil es hören ja jetzt Leute zu und da kann man ja vielleicht, kommt ja eine Resonanz von dem einen oder anderen zu dieser Geschichte. So wie ich dir jetzt abschließend eine Resonanz gebe zu der Dame, die eben angerufen hat. Da geht es um die Erinnerung an die Kindheit. Hast du gesagt, das ist dir fremd. Mir ist das auch fremd, aber meinem Sohn nicht. Der erinnert sich an Dinge, das habe ich nicht für möglich gehalten. Der konnte gerade laufen. Und da gibt es ein Schlüsselerlebnis, eine ganz bestimmte Geschichte. Ich war mit ihm auf dem Feld und da war ein relativ großer Stein, fast so groß wie ein Kinderkopf. Und der hat ihm gefallen. Der Knabe konnte gerade laufen. Der war vielleicht 15, 16 Monate alt. Und der wollte den unbedingt für die Mama mitnehmen. Und der kleine Kerl hat ihn bis zum Auto getragen. Und da habe ich mich vor ein paar Monaten noch mit ihm unterhalten und habe ihm das erzählt, weil diesen Stein, den habe ich behalten, den habe ich mein Leben lang immer rumgeschleppt, auch wenn ich ihn jetzt verloren habe. Aber er sagt mir, er erinnert sich daran. Ich sage, wie siehst du dieses Bild denn? Sagt er, das ist so, als wenn ich mich von außen betrachte, ähnlich wie im Film, als würde ich mich im Film sehen. Es gibt also tatsächlich Menschen, die sich daran erinnern. Mir ist das fremd. Ich fange vielleicht bei 5, 6 Jahren an, mich zu erinnern. Aber ja, ich war erstaunt. Ja. Also ich will es gar nicht in Abrede stellen. Ich kann es persönlich nicht, aber das mag Menschen geben, die das wirklich können. Udo, ich danke dir für deinen Anruf, für dieses eher ungewöhnliche Thema, das mal hier platziert zu haben. Vielen Dank. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, Hinweis auf unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema »Während ich schlief«. Und ich frage euch, was ist euch während des Schlafens schon passiert? Seid ihr vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Hat sich jemand an euch sexuell vergangen, während ihr am Schlafen wart? Seid ihr Schlafwandler vielleicht? Habt ihr durch einen Sekundenschlaf mal einen Unfall verursacht? Oder habt ihr ungewöhnliche Erlebnisse während einer Narkose oder eines Komas gehabt? Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt und mir darüber was erzählen wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft dann während der Sendung oder vor der Sendung nächste Woche an. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema »Während ich schlief«. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Freitag und ich bin verbunden mit Julian und Julian ist 22. Guten Morgen, Julian. Guten Morgen, Domian. Hallo, Julian. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Kommt dir das so vor? Also nicht, dass ich wüsste, nein. Nein, okay, das klang gerade so ein bisschen hallig. Okay. Ja, kann sein, dass er an meinem Handy liegt. Um was geht's bei dir, Julian? Es geht um eine Krankheit, die ich habe. Mhm. Das ist eine seelische Krankheit. Diese Krankheit verursacht in mir, ohne dass ich das eigentlich will, verursacht das in mir eine unglaubliche große Wut und einen unglaublich großen Hass, der sich allerdings gegen bestimmte Menschen richtet. Gegen bestimmte Menschen? Mhm. Gegen wen? Gegen Frauen. Gegen Frauen? Grundsätzlich gegen alle Frauen? Ja, es gibt hauptsächlich gegen alle Frauen. Es gibt da so ein paar bestimmte, sag ich mal. Das sind unter anderem Ex-Freundinnen von mir, die auf dem, die bei mir in der Firma arbeiten. Mhm. Und ich war damit mal in psychologischer Behandlung. Dieser Psychologe hat allerdings nicht mit der Krankenkasse zusammengearbeitet, war ein freier Psychologe, wie er mir sagte. Und da musste ich das alles aus eigener Tasche bezahlen. Und finanziell sieht das bei mir nicht so toll aus. Daher musste ich nach 3 Sitzungen leider die Therapie abbrechen. Also dieser besondere Hass bezieht sich auf diese Frauen, die du gerade genannt hast. Gibt es auch Frauen, die du nicht hast? Ja, das sind unter anderem meine Familienmitglieder. Mhm. Ich habe weiblich jetzt keine Freunde, sondern eher das sind so Kumpels oder Kolleginnen. Die sind sowohl im Chat vorhanden als auch im realen Leben. Okay, also es gibt welche, die du weniger hast oder gar nicht hast, aber es gibt eben ganz viele, die du hast, zum Beispiel Arbeitskolleginnen. Warum hast du diese Frauen? Also Ex-Freundin von dir, hast du gerade gesagt. Ja, genau. Warum hast du? Also ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Dabei handelt es sich um meine zweite Freundin, die ich hatte. Wir waren, wie lange war denn das? Mit der ersten war ich 5 Monate zusammen und die andere war dann 7 Monate, mit der ich zusammen war. Mhm. So, wir haben uns super verstanden. Es lief alles wunderbar. Kurzzeitig hatten wir sogar den Verdacht, sie sei schwanger von mir. Mhm. War dann allerdings nicht der Fall. Und dann kam es so, dass wir in letzter Zeit immer mehr gestritten haben. Ja, okay, das ist normal. Das ist normal. Ja, das ist normal. Und sie hatte das irgendwie, auch wenn ein Thema schon längst vom Tisch war, sie hat damit immer wieder angefangen. Und das hat natürlich immer wieder zum Streit geführt. Mhm. Weil ich habe dann immer gesagt, es ist doch vom Tisch, das ist doch vergessen. Warum fängst du jetzt schon wieder damit an? Und dann kamen auch immer wieder neue Themen und dann haben wir uns gestritten. Okay, du erzählst mir jetzt so einen klassischen Fall, wo Leute sich einfach nicht verstehen. Warum entsteht denn da so ein Hass dann auf die Person? Dazu komme ich jetzt. Wir haben uns dann, also sie hat vor mir gestanden und war am Weinen und hat gesagt, sie liebt mich so sehr und sie will mich nicht verlassen und so. Aber das ist mir alles zu viel geworden, weil wir uns nur noch gestritten haben. Da habe ich gesagt, es ist vorbei, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Ja, und dann hat sie drei Tage später hat sie den Nächsten gehabt, mit dem sie sogar auf der Arbeit es getrieben hat. Okay, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum dieser extreme Hass da ist, weil du warst dann eifersüchtig auf sie, oder was? Nee, komme ich jetzt, ich hole immer so weit auf. Ja, dann mach's mal ein bisschen konkreter, sonst kommen wir gar nicht da richtig zu Potte. Was macht den Hass aus? Bleiben wir bei der Freundin, was hat die gemacht? Ja gut, sie hat diesen Freund, mit dem sie auf der Arbeit da was hatte, hat sie dann irgendwann fallen gelassen und ist zu einem anderen gegangen, hat mit dem geschlafen, hat ihn fallen gelassen und wollte zum Ex zurück. Der wollte sie nicht, hat sie abblitzen lassen, also ist sie wieder zu ihm zurückgegangen. Also so das klassische Verhalten einer Schlampe, ne? Und dann hat sie immer wieder, bis heute macht sie das, bis heute stichelt sie an mir rum und zeigt mir, guck mal, ich brauche dich gar nicht und all sowas. Und das ist bei den anderen Frauen genau das Gleiche, bei meinen Ex-Freundinnen. Okay, also darüber hinaus ist jetzt nichts passiert. Ich dachte, jetzt wäre noch irgendwas ganz Spektakuläres passiert. Nein, das ist nicht. Warum hast du deine Arbeitskollegin? Sagen wir mal so, also bei uns in der Firma sind mehrere Leute, die ein bisschen geistig zurückgeblieben sind, sage ich mal so, oder geistig eine Schwäche haben. Holen wir jetzt mal nicht so weit aus. Wenn man jemanden hasst, kann man das in ein, zwei Sätzen sagen, warum man jemanden hasst. Warum hasst du? Bei zwei, drei Frauen ist es Mobbing. Und dann noch die zwei Ex-Freundinnen, die noch da sind, die sich wie eine Schlampe da verhalten haben und bis heute am Provozieren sind und auch beim Mobbing manchmal da mit einsteigen. Mhm. Und naja. Es sind aber immer Frauen. Es sind immer Frauen. Weil Männer können dir ja auch schon mal, haben dir sicher in deinem Leben auch schon mal irgendwas Übles angetan. Da empfindest du keinen Hass. Naja, also die Männer, die mir was angetan haben, zu denen habe ich heute keinen Kontakt mehr. Das war früher im Kindergarten mal so gewesen und in der ersten Klasse. Mit den Arbeitskollegen, sag ich mal, gar keine Probleme. Wir gehen zusammen Fußball spielen, wir gehen zusammen trinken, alles. Wie weit geht denn, könntest du im Moment sagen, wie viele Frauen du hast? Eine Zahl, kannst du eine Zahl nennen? Also, lass mich jetzt nicht lügen. Also ich komme so insgesamt auf 8 bis 9. Wie stark ist dieser Hass? Was könntest du dir, oder was passiert schon mal in deiner Fantasie, was du mit diesen Frauen machst? In meiner Fantasie laufe ich auf der Arbeit amok und töte genau diese Anzahl. Und tötest ja. Genau diese Anzahl von Frauen? Genau, ich töte genau diese Anzahl von Frauen, die so ausgesucht sind sozusagen. Und ein Psychologe sagte mir einmal, oder fragte mich einmal, wenn ich Ihnen jetzt hier eine Waffe hinlegen würde, was würden Sie dann machen? Hat der Psychologe dich gefragt? Hat der Psychologe mich gefragt. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ganz ehrlich, das weiß ich nicht so genau. Ich würde sie wahrscheinlich mitnehmen zu mir nach Hause. Und ich weiß nicht, ob ich sie am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen würde. Vielleicht ja. Du bist aber nicht im Besitz von Waffen. Ich besitze keine Waffe, nein. Besitzen tue ich keine. Ist das eine Hassfantasie? Hast du dich dabei schon mal ertappt, dass du nah daran warst, vielleicht nicht mit einer Schusswaffe, aber irgendwie mit einer anderen Waffe, einer Frau etwas anzutun? Ja, also da ich nicht im Besitz einer Schusswaffe bin, habe ich mir mal die wildesten Fantasien ausgemalt. Da war mal Mal war das ein Messer, dann waren es mal meine eigenen Hände. Ja, ich fragte, ob du schon mal das Gefühl hast, kurz davor zu sein, das zu tun. Naja, also so wird, also im letzten Moment, sagen wir mal so, also wenn ich jetzt den Drang danach hätte, wahrscheinlich im letzten Moment würde ich vielleicht einen Rückzieher machen. Ich bin sehr erschrocken über all das, was du sagst, Julian. Glaub mir, Domian, ich bin über mich selber erschrocken. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass du eine tickende Zeitbombe bist, dass vielleicht eine neue Konstellation entsteht, in der du dann doch etwas tust. Hast du für dich eine Idee, warum du so extrem reagierst innerlich? Ich weiß nicht, Omian. Ich habe keine Ahnung. Du sagst, ich würde es selber gerne wissen. Du hast am Anfang gesagt, das ist eine seelische Erkrankung, die du hast. Ja, weil sich das alles in der Seele abspielt. Es sind ja keine körperlichen Schmerzen, sondern ja, natürlich. Mehr seelische. Aber es gibt für diese seelische Erkrankung keinen Namen. Das hat der Psychologe dir nicht gesagt. Nee, weil da zu wenig Sitzungen waren. Mhm. Da konnte man nicht sagen, weil das waren nur 2, 3. Danach musste ich abbrechen, weil das Geld dafür leider nicht mehr da war. Ja, und seitdem schlage ich auf der Arbeit so ein bisschen durch. Mhm. Versuche das zu machen, was man mir da aufträgt. Mhm. Und ich habe mit einer meiner Chefin mal darüber gesprochen. Und die war auch erstmal wow, was? Mhm. Und hat mich dann auch gefragt, ja, Julian, woher kommt denn das? Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, Doris, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich es ja, ich würde es ja sehr gerne wissen. Ich gucke mich manchmal im Spiegel an und denke mir manchmal, was ist los? Hast du das Gefühl, dass du darunter stark leidest? Ja. Leidest du darunter? Ja, es sagen wir mal so, es lenkt mich manchmal auch von der Arbeit ab. Da kriege ich manchmal gar nicht mehr mit, was auf der Arbeit da läuft. Das heißt, dieser Hass ist so stark, dass der jeden Tag da ist und jeden Tag dein Leben bestimmt. Er ist jeden Tag da. Er lenkt mich sozusagen. Er lenkt mich und ich kann irgendwie die Kontrolle darüber nicht kriegen. Hast du das Gefühl, dass der Hass stärker wird? In kleinen Abständen ja. Ich bin in einer in der Fußballmannschaft und die Fußballmannschaft oder der Fußball sozusagen ist das Einzige, was mich ablenkt. Mhm. Oder wenn ich mit Freunden mal trinken gehe oder so. Ein Ventil. Und genau, und ein Ventil. Und wir haben immer, wenn ich Training habe oder spiele mit meiner Mannschaft, dann ist auf einmal der Kopf, der ist dann so frei und keine Sorgen und keine Probleme. Mhm. Und zähle ich nur auf das Spiel, das ist jetzt wichtig. Mhm. Und dann denke ich zum Beispiel, mein Gott, warum kann das nicht jeden Tag so sein? Ja, so Julian. Ich finde, das ist alles sehr bedenklich. Ich sag's nochmal, was du mir erzählt hast. Und ich habe große Sorge, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, was dein Leben komplett zunichte machen würde und eventuell auch ein anderes Leben. Ja, davor habe ich selber Angst. Jetzt wirst du erstmal, bitte ich dich darum, dass du zustimmst, intensiv mit meiner Psychologin sprechen. Okay. Meine Psychologin, die Magdalena, wird dir mit Sicherheit Sachen an die Hand geben, die du so schnell wie möglich einleiten sollst. Ich finde, du musst jetzt, du hast ja immerhin hier angerufen, auch mit einem Thema, wo man sich ja vielleicht auch eigentlich vorschämt, das öffentlich oder jemand Fremden zu erzählen. Domian, bitte verstehe mich nicht falsch oder denke jetzt, ich wäre irgendwie irre oder so. Nein. Ich nehme es sogar sehr ernst, was du gesagt hast. Deswegen, ich würde ja selber gerne wissen, was los ist. Ja, deswegen muss jetzt ganz schnell etwas unternommen werden, damit nichts Schlimmes passiert und damit du aus dieser Hassspirale rauskommst. Mhm. Ja, okay, ich wollte eigentlich nur noch sagen, also dass ich jetzt durchgekommen bin, da bin ich erstmal dankbar für, weil ich verfolge so oft deine Sendung und muss sagen, ihr macht eine wunderbare Sendung, nicht nur du, sondern dein ganzes Team da im Rückraum sozusagen. Mhm. Ihr macht eine wunderbare Sendung. Ich habe schon oft erlebt, dass da Menschen sich so richtig froh waren, nachdem sie mit euch geredet haben. Mhm. Und wir werden, ich verspreche dir es, dass wir auch das Beste geben werden, dir jetzt, soweit das in unserem Rahmen steht, zu helfen. Aber sehr viel liegt dann auch an dir. Wir können dir jetzt Sachen an die Hand geben noch im Nachgespräch. Du musst allerdings morgen oder jetzt an am Montag aktiv werden und etwas mit dir und für dich unternehmen. Das machst du für dich, für dein Leben und du machst es letztendlich auch für andere Menschen und für die Gesellschaft. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von Magdalena, okay? Alles klar, danke, Domian. So, dann wünsche ich dir alles Gute und viel Glück und gutes Gelingen. Danke. Gerne. Tschüss, Julian. Tschüss. 1.45 Uhr. Wir werden, davon könnt ihr ausgehen, alles machen, was jetzt nötig ist zu tun. Hier ist Christian. Christian ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Morgen, Christian. Ich habe ein Problem mit meinem Sohn ist verstorben 2001 am plötzlichen Kindstod. Wie alt war dein Kind? 3 Monate. Ja. 2001. Und seitdem, ja, untergebe ich so eine Leidenszeit für mich und habe mir was selber vorgespielt in der Zeit. Und meine Ex-Frau habe ich auch vorgespielt. Ich habe das gut verkraftet, habe dann gearbeitet, auch für die Kinder und mich immer weiter in die Arbeit geflüchtet. Es gibt noch andere. Dann aber auch irgendwann nicht mehr konnte. Und bitte? Ich sage, es gibt noch andere Kinder. Ja, genau, 4 andere Kinder. 4 andere Kinder. Ja, genau. Du bist aber mit der Frau, die Mutter des verstorbenen Kindes, mit der bist du nicht mehr zusammen? Nicht mehr zusammen. Mhm. Wir haben uns aber nach dem ganzen Hickhack, das sind wir 2010, sind wir dann von Köln weggezogen. Hat man gedacht, wir Kinder haben die schöne frische Luft, Natur. Und ja, okay, dann ist meine Frau, hat im Internet eine kennengelernt, weil ich ja nur noch nebenbei, ich habe nur noch gearbeitet. Aber die hat auch mitgekriegt, weil ich nachts bin ich auch mit schreiend auf, ich wache ja auch dann schreiend auf und gehe auch dann, stehe dann auch auf und gehe an die Wiege des Kindes. Und diese Bilder, die kommen immer wieder, auch die Tagesbilder, oder war ich auch in Düren in der Psychiatrie, ich glaube, das ist ein bisschen durcheinander jetzt, was ich rede. Deswegen unterbreche so ich dich mal. Mein Leben, oder? Und so ja, immer ich, weiter. Christian, ich unterbreche dich mal, damit wir ja, ein bisschen das genau, verstehen alles. Das heißt, du hast damals das tote Kind gesehen, entdeckt? Genau. Beschreib mal, was ist da genau vorgefallen? Ja, ich bin morgens aufgestanden, wollte zur Arbeit. Bin dann zur Wiege gegangen und wollte mein Kind hochheben und dann kam der Köpfchen nur noch, war blau und mein Kind war plötzlich dann tot, ne? Und das war unser Erstgeborenes, ne? Das Kinderzimmer war auch dann plötzlich frei und nur dieser eine Augenblick, wo ich mein totes Kind gefunden habe in der Wiege, das kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf, das geht nicht. Ich habe jetzt Medikamente genommen, auch wieder gekriegt, Medikamente und alles. Als du das Kind dann gefunden hattest, als du das Kind tot auf dem Arm hattest, deine Frau war doch auch in der Wohnung zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja, für uns beide war das dann absoluter, also sie hat das irgendwie anders verkraftet als ich und sie hat auch nur verdrängt. Machst du dir Vorwürfe, dass du schuld an dem Tod des Kindes bist? Ja, ich komme einfach nicht über diese Bilder und ich möchte einfach, das ist ja auch das Schreckliche, jeder sagt, ja, du willst doch auch zu den anderen Kindern noch gut sein, ne? Weil die sind jetzt auch in den Heimen gekommen, seit 2010 sind die in allen festen Einrichtungen. Die sehr gute Einrichtung, was die immer sagt, sehr schlechte Einrichtungen nur sehr schlechte Einrichtungen haben, ne? Und so sind das zum Verständnis, genau. diese anderen Kinder, hast du die mit derselben Frau zusammenbekommen? Ja. Ja. Und die sind, habe ich das gerade richtig verstanden, die sind jetzt alle in Heimen. In Gladbach, ja. Und warum leben die nicht bei dir oder bei der Mutter? Ja, meine Ex war nachher, weil ich schon eine Hausmeisterstelle da hatte, in Horum heißt das, aber das ist jetzt noch nicht maßgebend. Da war ich noch Hausmeister und dann haben sie so meine Frau immer gesellt. Ich habe dann eine Hausmeisterstelle gehabt, eine kleine. Und dann ist das alles so entwickelt, was sie war auch überfordert mit der Situation. Ich plötzlich aus der Wohnung. Sie ist mir fremd gegangen. Ich bin von der Arbeit gekommen und dann lagen die beiden da. Die Kinder waren am Schlafen, ne, und dann musste ich aus der gemeinsamen Wohnung raus. Okay, da ist alles kreuz und quer gelaufen und alles kaputt auf einmal. Ja. Jetzt lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja. Kannst du einem Beruf nachgehen im Moment? Ja, ich habe so nebenbei habe ich so einen kennengelernt, da kann ich ein bisschen arbeiten, aber im Moment so mein Lebens, ich denke immer nur an das eine und sehe auch immer dieses, wo ich meinen Sohn aus dem im kompletten Moment, da sehe ich genau die Bilder, wie sie gerade passieren. Mhm. Und, das heißt, das Ganze liegt ja nun sehr lange zurück schon, also ziemlich lange, genau, 2001 hast du gesagt. Genau. Und immer noch sind immer diese Bilder immer wieder im Kopf und machen dir so sehr zu schaffen. Genau. Ich möchte dich nochmal fragen, weil du mir gerade nicht ganz klar geantwortet hast. Machst du dir einen Vorwurf, dass das Kind gestorben ist? Weil ich in dem Moment, ich bin ein Mensch, der ist nun mal eher pünktlich, zuverlässig, so wie man normal sei. Es gibt solche Menschen und solche Menschen. Ich habe gar nichts gegen andere Menschen. Oder so. Das ist genau dieser Punkt. Ich mache einen Vorwurf, weil ich in dem Moment nicht vielleicht da und konnte ihm doch noch helfen irgendwie. Oder Luft oder... Das ist ja bei solchen Kindstod, haben sie mir auch erklärt, das geht. Aber ich mache mir immer noch trotzdem Vorwürfe. Ich habe auch Grab. Ich gehe auch am Grab und einen Teddybär habe ich jetzt versucht einzubuddeln. Mal endgültig Schluss, geht nicht. Warst die Bilder du, kommen immer wieder in den Kopf. Ja, warst immer du, wieder da. Ja. Warst du denn damals, nachdem das passiert war, als es ganz frisch war oder vielleicht auch ein wenig später, warst du mal in einer Therapie oder einer Therapeutin? Nee, gar nicht. Nie. Ich wollte mal eine Therapie. Damals, aber wie eine Kinder, habe ich das nicht geschafft und habe mir dann selber was vorgespielt. Und habe einfach so weitergemacht, die letzten paar Jahre einfach so weiter. Und dann ist dann noch die Beziehung gebrochen und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat meine Freundin die Erstgeborene wieder nach Hause gekriegt. Da habe ich mitgeholfen vor Gericht. Habe ich gesagt, die Frau hat trotzdem eine Chance für die. Die war selber so überfordert mit der Situation, mit mir und alles. Das war einfach zu viel. Ich wollte ja auch vom Hochhaus springen. Ich habe mich auf der Eisenbahnschiene unten gestellt. Ja. Also Christian, ich finde... Also ich finde vier Selbstmorde bis jetzt hinter mir. Und Vier Selbstmordversuche. Ja. Mhm. Und jetzt bin ich auch wieder in der Lage, wo ich gerade mich wieder... Aber dann sagen die anderen, denk doch mal an die anderen Kinder. Ich habe gesagt, ich habe für mich den Freitod, das hört zu... Ich will zum Himmel, zu meinem Christopher. Das kann man sich nicht. Ja, du hast auch noch andere Kinder. Ich kümmere mich liebevoll für meine Kinder, auch wo sie im Heim sind. Also Christian, das, was du erzählst, nehme ich sehr ernst. Und wenn man nach so vielen Jahren so sehr noch darunter leidet, ist man wirklich extrem angeschlagen und man braucht definitiv professionelle Hilfe. Ja. Das brauchst du. Das schaffst du alleine nicht. Das schaffst du auf keinen Fall alleine. Also ich empfehle dir, das werden wir dir gleich auch noch genau erklären, ich empfehle dir dringend eine Therapie, eine Psychotherapie. Und daneben, das werden wir dir auch gleich noch vermitteln, gibt es auch Selbsthilfegruppen in Deutschland, wo Eltern sich zusammentun, die ein Kind verloren haben. Das kannst du ja überlegen, ob du dich da vielleicht auch anschließt. Aber ich glaube, in allererster Linie ist jetzt eine psychologisch-psychiatrische Behandlung ganz, ganz dringend nötig. Genau, ich habe jetzt mit meiner Betreuerin, aber meine Betreuerin nimmt dann nicht alles so richtig so. Sie sagt, versuchen Sie es nochmal ohne Klinik. Ich bin am Ende. Sie hat mich ja letztes Mal noch gesehen. Wir treffen uns ja einmal eine Woche und dann machen wir ein Gespräch im Café. Dann ist halt wieder gut, ist halt wieder durch. Ne? Aber das würde ich hier auch hier nie anrufen, weil ich immer ich finde das sehr interessant, was auch andere Menschen, weil so Schicksalsschläge ist einfach, aber mir ist es so weit, weil ich mich wirklich am liebsten, und ich habe Angst, dass ich irgendwann noch was Verkehrtes. Ja, das habe ich jetzt auch sehr, sehr gut verstanden und nimm das auch sehr ernst, Christian. Ja. Deswegen bitte ich dich auch jetzt gleich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir noch im Laufe jetzt der nächsten halben Stunde und alles weitere an Versorgung und Beratung gibt es dann im Hintergrund. Okay? Lieber Christian, ich wünsche dir sehr viel Glück und sehr viel Kraft und sehr viel Gutes, auf dass du aus dieser schweren und schlimmen Zeit herauskommst. Und gut, dass du hier angerufen hast, vielleicht ist das der erste Schritt zur Selbsthilfe und zur Hilfe für dich jetzt. Ja? Dafür ist ja auch ihr Team und das finde ich total super und ich habe das früher schon mit meiner Mutter, ist aber leider auch verstorben, die hat es auch immer gern geguckt und finde es einfach super Thema, was sowas überhaupt gibt. Sehr nett, Christian. Wir versuchen jetzt das Beste für dich zu machen und dich zu beraten. Danke. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss, ciao. Und hier ist die Sabrina. Sabrina ist 23. Guten Morgen, Sabrina. Hallo? Hallo. Ja, Sabrina, ich grüße dich. Hallo, hörst du mich? Ja. Das ist sehr gut. Weswegen rufst du an, Sabrina? Ja, und zwar, ich rufe an, ich habe momentan ein bisschen Probleme mit meinem Freund. Mhm. Wir sind seit einem Jahr zusammen. Und seit Monaten, das steigerte sich immer so Stückchen für Stückchen. Da geht es so ein bisschen um das Thema Religion. Also der ist Moslem, ich bin halt katholisch. Ja. Und man merkt halt so, dass er schon von mir verlangt, dass ich, wenn ich mir eine Zukunft mit ihm vorstelle, zum Koran halt konvertiere. Also zum Islam. Ja, genau. Mhm. Und das ist so das Problem. Weil ich glaube da irgendwie gar nicht so dran. Bist du denn gläubige Christin? Nee, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Nee, weil du gerade gesagt hast, du bist katholisch, ne? Genau, ich bin katholisch, also vom Hause aus. Okay, aber glaubst du an nix? Ich glaube irgendwie an nix. Nee, also das ist alles so, ich bin da ein bisschen zu realistisch für, glaube ich. Ich glaube immer nur Dinge, die ich irgendwie sehe. Und da sind wir irgendwie verschiedener Auffassung. Gut, dann habt ihr natürlich ein dickes Problem, wenn dein Freund verlangt von dir, dass du dass du dich in Richtung Islam entwickeln solltest und du überhaupt nicht dran glaubst. Wenn du ihm das so klar sagst, was sagt er denn dazu? Ja, ich habe das schon mal angeschnitten und da merkte man schon, also da wurde er ziemlich aggressiv schon. Und dann sind wir auch mal, da war auch mal eine Situation, wo wir mit Freunden rausgegangen sind und halt dann auch feiern waren. Und er ist halt so auch schon, sag ich mal, sehr eifersüchtig und da habe ich schon gemerkt, so, ja, da hat er mich so am Arm gepackt und mich weggerissen und ja, also er ist irgendwie nicht mehr so, wie er war, wie ich ihn kennengelernt habe und ich habe jetzt einfach Angst, mir macht das irgendwie Angst. Ne, auch da dieses, also wenn ich bei den Eltern mal zu Hause war, die beten ja auch ganz oft am Tag und Na gut, das ja vielleicht nicht. Wenn die Leute fromm sind und die das für sich machen, ist das ja völlig in Ordnung. Es ist nur nervig, wenn jemand anderer einem das aufzwängen will, dann wird's nervig. Mhm. Ne? Die können das ja für sich machen, das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn er anfängt und sagt, sobald du mit mir näher zusammen bist, musst du meinen Glauben übernehmen, da hört natürlich der Spaß auf. Mich ja damit mehr oder weniger. Ja, aber du darfst dich ja nicht erpressen lassen. Das ist ja absurd. Du kannst ja nicht einfach einen Glauben annehmen, nur weil dein Freund das will. Da musst du deine Linie durchziehen. Und wenn er das überhaupt nicht akzeptiert, ja, dann ist das der falsche Freund. Ganz einfach. Ganz einfache Rechnung. Und sein Cousin, der hat eine Freundin schon seit mehreren Jahren und der verprügelt die immer. Mhm. Und da bin ich auch oft schon dabei gewesen. Dann habe ich mal gefragt, ja, was ist denn los gewesen? Und das ist auch eine Deutsche. Mhm. Er hat halt auch mit dem muslimischen Glauben nichts zu tun, großartig. Und dann habe ich gesagt, ja, findest du das denn in Ordnung? Und dann hat er gesagt, ja, wenn die nicht spurt, dann braucht die Frau das. Das hat dein Freund gesagt? Ja. Also, da würde ich mal ein ernstes Wort mit deinem Freund reden. Und wenn er sich da nicht groß verändert, dann war's das. Dann adieu. Ja, aber ich traue mich nicht, ich habe Angst, dass er mich da irgendwie dann verfolgt oder so, weil das hat er mit seiner Ex-Freundin auch gemacht. Ja, Sabrina, aber je schneller du die Sache jetzt beendest, desto eher hast du die Chance, da rauszukommen. Also sonst verwickelst du dich da immer mehr in die ganze Sache. Ich habe ein Problem, also ich vermute, dass ich schwanger bin. Oh, da ist auch noch nie was von Verhütung gehört. Ja, doch schon. Mhm. Sabrina, das verkompliziert die Lage natürlich enorm. Jetzt ist gleich meine Sendung vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Wir rufen dich gleich nochmal an, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, uns mit dir zu beschäftigen, okay? Ja, okay. Bis gleich, ciao. Tschüss. In der Technik, Alina Marquis heute. Das war's für diese Woche, ihr Lieben. Nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Während ich schlief. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was alles im Schlaf bei euch schon passiert ist. Vielleicht seid ihr Opfer eines Verbrechens geworden, vielleicht seid ihr Schlafwandler oder vielleicht gab es einen sexuellen Übergriff im Schlaf. oder vielleicht habt ihr im Schlaf oder durch einen Sekundenschlaf einen Unfall verursacht und so weiter. Was ist bei euch im Schlaf oder ja, während des Schlafes schon passiert? Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis Montag. Ciao, ciao.